Erster, es gab immer mehr Menschen auf der Erde. Sie bekamen viele Töchter. Zweiter, die Söhne Gottes sahen die schönen Töchter der Menschen. Sie wählten sich Frauen aus und heirateten sie. Dritter, Gott sagte, mein Geist bleibt nicht für immer im Menschen. Er ist nur aus Fleisch. Er soll nur 120 Jahre leben. Vierter, damals gab es Riesen auf der Erde. Auch später gab es starke und berühmte Männer. Fünfter, Gott sah, dass die Menschen auf der Erde sehr böse waren. Sie dachten den ganzen Tag nur an schlechte Dinge. Sechster, Gott war sehr traurig. Er bereute es, dass er die Menschen gemacht hatte. Siebter, Gott sagte, ich will die Menschen und die Tiere wegmachen. Ich will alles Leben auf der Erde beenden. Es tut mir leid, dass ich sie gemacht habe. Achter, aber Noah gefiel Gott sehr gut. Neunter, das ist die Geschichte von Noah. Noah war ein guter und ehrlicher Mann. Er lebte eng mit Gott zusammen. Zehnter, Noah hatte drei Söhne. Sie hießen Sem, Hem und Japhet. Elfter, die Erde war vor Gott schlecht geworden. Überall gab es Gewalt und Unrecht. Zwölfter, Gott sah sich die Erde an. Alles war kaputt, weil die Menschen schlecht lebten. Dreizehnter, Gott sagte zu Noah, ich werde alles Leben beenden. Die Erde ist voll von Gewalt. Ich werde sie vernichten. Vierzehnten, baue dir ein großes Schiff aus festem Holz. Mache viele Räume darin. Bestreiche es innen und außen mit Teer. Fünfzehnter, so sollst du es bauen, es soll 150 Meter lang sein. Es soll 25 Meter breit und 15 Meter hoch sein. Sechzehnter, mache oben ein Fenster. Baue eine Tür an die Seite. Das Schiff soll drei Stockwerke haben. Siebzehnter, ich werde eine große Flut über die Erde bringen. Alles, was atmet, wird sterben. Alles auf der Erde wird vergehen. Achtzehnter, aber mit dir mache ich eine Abmachung. Du sollst in das Schiff gehen. Nimm deine Frau, deine Söhne und ihre Frauen mit. Neunzehnter, nimm auch von allen Tieren zwei mit in das Schiff. Es soll ein Männchen und ein Weibchen sein. So bleiben sie am Leben. Zwanzigster, von den Vögeln und allen anderen Tieren kommen zwei zu dir. Sie sollen mit dir im Schiff überleben. 21. Sammle auch genug Essen für euch alle. Es soll Nahrung für dich und für die Tiere sein. 22. Noah tat alles genauso. Er machte alles, was Gott ihm befohlen hatte.